Schlüssel an den Sieg. Ein paar Mädels voll, welches vor der Wein liegt. Es ist mal gedartet, kulturlos umgezogen. Von den Medien verarscht, von den Gebeten betrogen. Was wollt ihr tun, wenn die Heimat ruft? Wer wollt ihr sein in diesen Zeiten? Wollt ihr als Bettler unterm Joch unser Leben Tag bestreiten? Oder wollt ihr euch erheben, jetzt fangen gegen Schwellen? Wollt ihr heute noch aufgeben oder seid ihr Sturmgewellen? Das da steht am Abgrund, es braucht uns ein Einsatz jetzt! Lasst es nicht zu, dass man uns restlos ersetzt. Eine Gemeinschaft zu bilden, ist nicht besonders schwer. Sie zu verteidigen, zu halten dagegen sehr. Was wollt ihr tun, wenn die Heimat ruft? Wer wollt ihr sein in diesen Zeiten? Wollt ihr als Bettler unterm Joch unser Leben Tag bestreiten? Oder wollt ihr euch erheben, den Fang entgegenstellen? Wollt ihr heute noch aufgeben oder seid ihr Sturmgewellen? Vom Einzug bis Deutschland, da kaum mehr eine Feder blieb. Vergessen sind die alten Werte, vergessen der Heldenhain. Das soll also unsere Kinder schön neue Zukunft sein. Was wollt ihr tun, wenn die Heimat ruft? Wer wollt ihr sein in diesen Zeiten? Wollt ihr als Bettler unterm Joch unser Leben Tag bestreiten? Oder wollt ihr euch erheben, den Fang entgegenstellen? Wollt ihr heute noch aufgeben oder seid ihr Sturmgewellen? Was wollt ihr tun, wenn die Heimat ruft? Wer wollt ihr sein in diesen Zeiten? Wollt ihr als Bettler unterm Joch unser Leben Tag bestreiten? Oder wollt ihr euch erheben, den Fang entgegenstellen? Wollt ihr heute noch aufgeben oder seid ihr Sturmgewellen?